Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Macher dieser Sendung kommt aus Weimar. Henry van de Velde kommt aus Belgien. Lionel Feininger kommt aus New York. Johannes Itten kommt aus der Schweiz. Josef Albers kommt aus Bottrop. Paul Klee kommt aus der Schweiz. Wassily Kandinsky kommt aus Russland. Oskar Schlemmer kommt aus Stuttgart. Das Bauhaus kommt aus Weimar. Letzteres ist das Motto der Stiftung Weimarer Klassik, mit dem diese auf das 100. Jubiläum der Bauhausgründung im nächsten Jahr vorbereitet. Eine Stiftung, die sich freilich vor allem um Standortpflege und kulturelle Verwertung zu kümmern hat, drückt das Bauhaus zum Lokalkolorit herab. Die dann geplante Eröffnung des neuen Bauhausmuseums in Weimar symbolisiert vor allem eines: eine Schule, eine Bewegung, der es daran gelegen war, einen gesellschaftlichen Standard zu erarbeiten und Gesellschaft als sozialen Raum zu gestalten, wird musealisiert, ins Museum verbannt. Das Bauhaus kommt aus Weimar. Hinzuzufügen wäre, das Bauhaus wurde aus Weimar vertrieben, noch bevor die Nationalsozialisten die Macht ergriffen hatten. 100 Jahre Bauhaus, überhaupt ist es so eine Sache mit den Jubiläen. Das bürgerliche Bewusstsein kennt Geschichte nur im Jubiläumstakt. Die Jubiläumsgeschichtsschreibung hat zum Ziel, das Gewesene zur Legitimation des Bestehenden heranzuziehen. Gegenrede. So kurzlebig das Jubiläumsgedächtnis ist, so wohnt ihm doch auch die Möglichkeit inne, dass der Blick auf die Geschichte eine konformistische Gegenwart irritiert. Und auch eine linke Traditionsbildung hat solche Irritationen nötig. Das linke Geschichtsbewusstsein wusste mit dem Bauhaus bisher wenig anzufangen und trägt so eine Mitschuld daran, wenn das Bauhaus der Musealisierung überlassen wird. Dass das Bauhaus in einer linken Geschichtsschreibung keine Rolle spielt, mag auch daran liegen, dass sich das Bauhaus kaum für eine eindeutige Vereinnahmung gebrauchen lässt. Zu widersprüchlich war das Konzept und die Geschichte dieser Schule, die 1919 in Weimar gegründet worden ist. Widersprüche einerseits innerhalb der Bauhauslehre, andererseits zwischen den verschiedenen Protagonisten des Bauhaus. Widersprüche, die letztlich aus den Widersprüchen der Moderne als solcher resultieren. Sich einem Gegenstand zuzuwenden, lohnt sich aber insbesondere dann, wenn er widersprüchlich ist. Der Widerspruch zwingt zu einem Denken, das einer einfachen Traditionsbildung zuwiderläuft. In dieser Sendung soll versucht werden, einen Teil der Widersprüche des Bauhauses zu entfalten. Dies mag keineswegs erschöpfend gelingen, Aspekte können hier nur angedeutet, zum Teil nur Fragen aufgeworfen werden. Herzlich willkommen zur September-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Als das Bauhaus 1919 in Weimar von Walter Gropius gegründet wurde, ging es hier vor allem um die produktive Zusammenführung von Kunst, Handwerk und Industrieproduktion. Die Unterscheidung von Kunst und Handwerk sollte aufgehoben werden, künstlerische Maßgaben sollten eingehen in die Herstellung von Gebrauchsgegenständen. Ausgehend vom Handwerk sollte eine Formensprache entwickelt werden, die dem industriellen Herstellungsprozess gerecht wird. So wie die Unterscheidung von Kunst und Handwerk aufgehoben werden sollte, sollten die strengen Grenzen zwischen den einzelnen künstlerischen Disziplinen gelockert werden. Verwirklicht werden sollte dies durch eine für alle Studenten verpflichtende Vorlehre, in der alle Beteiligten auf eine gemeinsame Grundlage von handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten gehoben werden sollten. Das war tatsächlich diese Struktur und Form der Lehre, die da angegangen worden ist. Also man hat einfach diesen Unterschied nicht mehr zwischen High and Low, also der hohen Kunst und dem Handwerk. Man hat versucht, das aufzulösen, die Differenz. Man hat die Lehre eben in der Grundlehre tatsächlich an den handwerklichen Kenntnissen, das zeigte sich auch in den unterschiedlichen Werkstätten, die etabliert wurden, angesetzt. Und man sah sich auch im Geiste eines neuen Menschenbildes des Industriezeitalters, wenn man so weit gehen will, wo tatsächlich versucht wurde, die neuen Werkstoffe, die jetzt aufkamen, in Verbindung zu bringen mit einem neuen ganzheitlichen Menschenbild, was sich andockt an dieses Industriezeitalter. Hans Christ ist Direktor des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart, wo sich eine aktuelle Ausstellung mit der Geschichte des Bauhauses auseinandersetzt. Das ganzheitliche Menschenbild, das Hans Christ erwähnt, ist nicht nur ein Charakteristikum des Bauhauses, sondern der Avantgarde überhaupt. Ausgangspunkt dessen ist die Diagnose, dass die kapitalistische Moderne einen zerstückelten Menschen hinterlässt. Die in Sphären getrennte Gesellschaft, die Unterordnung unter die Arbeitsteilung, Spezialisierung und Fachidiotentum erzeugen eine transzendentale Obdachlosigkeit. Dem Einzelnen kommt die Fähigkeit abhanden, sich auf die Gesellschaft als Ganzes beziehen zu können. Er bleibt selbst als verstümmeltes Bruchstück zurück. Die künstlerische Avantgarde formuliert am Anfang des 20. Jahrhunderts die Hoffnung, dass die Kunst dem Menschen zu einem sinnhaften Ganzen zurückverhelfen könnte. Künstlerische Innovation und gesellschaftliche Veränderungen sind in solchem Konzept zusammengedacht. Ideen, die in Weimar auf Misstrauen stoßen, diese Provinzstadt der Verwaltungsbeamten und Offizierswitwen, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil das Bauhaus von Anfang an internationalistisch orientiert gewesen ist. Was auffällig war, ist, dass das Bauhaus, das von vornherein, heute würde man sagen, unter so modernen Marketingstrategieperspektiven sehr international begriffen hat. Also die ganzen Bauhausbücher und Kataloge, die waren von Anfang an auf Russisch, also in die beiden großen neuen Systeme adressiert, auf Russisch und Englisch auch übersetzt. Es wurden von D-Style, was ja gleichzeitig auch zu betrachten ist, zum Beispiel als Gastlehrende, als Besucher Theo van Duisburg eingeladen oder von der Seite, der russischen Seite, mit Aufgreifen des Konstruktivismus, Malevich. Die wurden aber auch immer wieder eingeladen, um sich gleichzeitig auch abzugrenzen. Und natürlich war sich das Bauhaus auch dieser Parallelität zu den großen Schulen, zum Beispiel in Moskau, Wutemas, was ja eine praktisch zeitgleich gegründet worden ist. Also man hat sich von vornherein einmal als eine neue nationale Form der Schule begriffen, aber sich auch von vornherein sehr international aufgestellt. Es gab im Grunde genommen auch eine neue Idee der Hierarchie zwischen den Lehrenden. Ob das wirklich so aufgegangen ist, da kann man große Fragezeichen dran machen, wenn man nachher die Meisterhäuser etwas später dann mit der zweiten Station in Dessau sieht. Aber eine neue Idee der Lehre, wo die Lehrenden, die eigentlich eingeladenen Lehrer, gleichzeitig aus den Klassen heraus wieder Assistenten hatten, die dann auch eine Position in der Lehre mit einnehmen konnten und es immer ein starkes Feedback zwischen den Studierenden und den Lehrenden gab. Und das andere, was immer proklamiert wurde, war auch das povere, einfache Material gestalterisch so aufzubereiten, dass es unmittelbar im Alltag nützlich wurde, also funktional wurde. In der Vorlehre sollen die Studenten des Bauhauses die Eigenschaften des zu bearbeitenden Materials kennenlernen. Hierbei sollen alle sinnlichen Aspekte einbezogen werden, haptische Eigenschaften, die Reflexion des Lichts, die Wirkung eines Objekts im Raum, das Verhältnis von Oberfläche, Struktur und Körper. Im bildnerischen Bereich sollen die Regeln der Komposition erfahrbar gemacht werden durch Experiment und Abstraktion. In der Vorlehre selbst soll die Idee des ganzheitlichen Menschen zum Tragen kommen und hat dabei durchaus esoterische Züge. Insbesondere die Kunstlehre Johannes Ittens ist eingebettet in ein mystisches Weltbild. Itten begibt sich auf die Suche nach überhistorischen Wirkungsweisen der Kunst und lässt sich dabei auch von fernöstlicher Spiritualität beeinflussen. Dies trifft auf den entschiedenen Widerspruch des Niederländers Theo van Doesburg, der 1921-22 private Lehrkurse am Weimarer Bauhaus gibt. Der fordert, die Regeln der Komposition auf eine streng wissenschaftliche Grundlage zu stellen und vertritt einen kämpferischen Rationalismus. Der ganzheitliche Mensch steht bei van Doesburg auf der Grundlage moderner Wissenschaft. Esoterik und Rationalismus, wir stoßen auf einen ersten Widerspruch innerhalb des Bauhauses. Es gab so eine etwas esoterische Gründungsphase in den ersten bis 1923, bis Itten da war. Da hat sich das alles noch eher vermischt, aber danach hat sich das eigentlich in dieser Form geschärft. Und als es dann 1925 aus Weimar weg nach Dessau gegangen ist, wurden eigentlich die funktionalistischen und stärker rationalistischen Elemente, dann spielte auch Architektur direkt eine größere Rolle. Das moderne Bauen wurde diese Nähe zwischen dem Übertrag in das Alltagsleben auch das eigentliche Programm des Bauhauses. Von Anfang an wird das Bauhaus in der Weimarer Republik als linksstehend wahrgenommen. Nicht zu Unrecht, denn das Bauhaus war in vielerlei Hinsicht fortschrittlich. Der Zugang zur Lehre war niedrigschwellig, aufgenommen wurde jeder, unabhängig von Alter und Geschlecht. Das Bauen sollte im Sinne des Bauhauses einer sozialen Gesellschaft verpflichtet sein. Insbesondere unter der Studentenschaft des Bauhauses entwickelte sich bald eine explizit linke Kultur, durchaus mit Sympathien für den Spartakusbund. Auch unter den Lehrenden gab es Bezüge auf linke Ideen, aber es ist ein widersprüchliches Verhältnis. Walter Gropius möchte das Bild des Bauhauses nach außen als unpolitisch erscheinen lassen. Maßgeblich dafür ist zweierlei. Einerseits hat Gropius eine Kunstauffassung, in der die Kunst beinahe metaphysisch jenseits der Klassen und Parteien steht. Andererseits will er das Bauhaus in der Öffentlichkeit vor einem linken Anstrich bewahren, um es zu schützen. Letztlich ohne Erfolg. 1924 ändern sich die Kräfteverhältnisse im Thüringer Landtag und dem staatlichen Bauhaus wird das Etat gekürzt. Nach einer rechten Hetzkampagne zieht das Bauhaus 1925 nach Dessau um. Hier übernimmt bald der Architekt Hannes Meyer die Leitung des Bauhauses. Der hat etwas gemacht, was Walter Gropius immer vermieden hat. Er hat das Bauhaus übernommen und hat es auch in die Struktur einer politischen Haltung übertragen. Was weniger, also Gropius hat das versucht immer draußen zu halten als Direktor. Also er hatte einen ganz klar kommunistisch-marxistischen Bezug. Die von Walter Gropius noch kunstimmanent formulierten Bauhausziele rückt Hannes Meyer in einen sozialen Kontext. Das Motto ist Volksbedarf statt Luxusbedarf. Der Künstler gestaltet ein Lebensumfeld, er muss sich daher am Leben selbst orientieren. Der soziale Anspruch des Bauhauses geht bei Hannes Meyer einher mit einer verstärkten Hinwendung zum rationalistischen, funktionalistischen Zug des Bauhauses. Funktionalität und klare Strukturierung sollen das Alltagsleben vereinfachen. Es ist aber genau dieser Aspekt des Bauhauses, der damals auch eine Kritik von links hervorruft. Schon damals wird die Kritik formuliert, dass eine technisch basierte Rationalisierung den Imperativen des Kapitalismus in die Hände spielt. Adorno kritisiert, dass mit dem Bauhaus die Fabrik in den Wohnraum Einzug hält und damit die Beziehung zum Bewohner verliert. Bertolt Brecht bemerkt, dass die Arbeiter die Schönheit der Maschine, die dem Bauhaus eigen ist, nicht anerkennen können, solange sie von den Maschinen im Ausbeutungsprozess benutzt werden. Ernst Bloch empfindet das Bauhaus als seelenlos. Im Schema des Bauhauses sei der Mensch nicht mitgedacht. Siegfried Krakauer unterstellt dem Bauhaus, inhaltslose Abstraktion zu sein. Josef Frank bezeichnet die Architektur des Bauhauses als Menschenfresser-Architektur. Diejenigen, die eine Kritik von links am Bauhaus formulieren, stehen dem Bauhaus dabei oftmals durchaus nahe. Es ist eine Kritik, die möglicherweise auch innerhalb des Bauhauses konstruktiv hätte diskutiert werden können, wäre dieses Experiment nicht durch den Nationalsozialismus beendet worden. Schon vor der Machtergreifung können die Nationalsozialisten die Schließung des Bauhauses in Dessau durchsetzen. Ein weiterer Versuch, 1932 ein Bauhaus in Berlin zu etablieren, wird 1933 durch die Nazis beendet. Die meisten Protagonisten des Bauhauses gehen dann ins Exil. Viele sind erst 38 gegangen, aber es ist eher eine Ausnahme. Das heißt, die haben schon auch noch mal eine Zeit lang im Faschismus überlebt. Und 34 hat eigentlich noch Mies van der Rohe, als dann Hannes Meyer abgesetzt war, versucht, das Bauhaus in die Zeit der neuen politischen Situation zu übersetzen, was dann, wir wissen, es ist dann verboten worden. Es ist richtig, die meisten sind in die USA dann gegangen. Es sind aber auch den Roten Brigaden und auch in der Verbindung mit den Frankfurtern wie Ernst May einige in die Sowjetunion gegangen, um an der Entwicklung und modernen Aufbau des Marxismus, Kommunismus, Sozialismus mitzuwirken im Sinne der modernen Architektur. Die anderen sind in die USA gegangen. Hannes Meyer ist schon 1930 nach Moskau gegangen, um gemeinsam mit einigen Studenten und Bauhausmitarbeitern an der Entwicklung der Moderne in Sowjetrussland mitzuwirken. Ein Versuch, der mit einer Enttäuschung endet. Die meisten seiner Mitarbeiter unterliegen den stalinistischen Säuberungen, enden zum Teil in Arbeitslagern. Meyers Frau, Margarete Menge, wird 1938 ohne Prozess zum Tode verurteilt. Hannes Meyer gelingt es zu fliehen, er kehrt 1936 in die Schweiz zurück. Auch der Stalinismus also macht dem Experiment des Bauhauses ein Ende. Unterdessen ist das Verhältnis des Bauhauses zum Nationalsozialismus keineswegs so eindeutig, wie lange angenommen wurde. Dies lässt sich zeigen etwa an dem Typografen Herbert Beyer. Und Herbert Beyer ist jetzt so eine Figur, an denen sich so die inneren Widersprüche unserer Begriffe von Moderne auch ganz gut aufarbeiten lassen. Wenn man jetzt durch seine Vita hindurchgeht, dann war das bis heute einer der wichtigsten Typografen und Grafikdesigner, die aus dem Bauhaus hervorgegangen sind. Er hat Ausstellungen für Gewerkschaften gemacht in den 1920er Jahren und hat dann aber nach 1933 die wichtigen großen Propaganda-Ausstellungen der Nazis gestaltet. Und zwar das Grafikdesign gemacht. Wenn man in diese Geschichte reinguckt, das ist wissenschaftlich gut von dem Winfried Nerdinger mit dem Buch Der Verschränkung von Faschismus und Bauhaus in 1993 dann so mal historisch aufbereitet worden, dann findet man eigentlich Mies van der Rohe, Lilli Reich, Jos Schmidt, Walter Gropius, eben Herbert Beyer und zig andere Figuren, die aktiv an Gestaltungsfragen im Kontext von Staatspropaganda im Dritten Reich mitgewirkt haben. Beyer selber geht dann in die USA 38. Es gibt immer so dann mal die Erzählung, dass er da mit $10 ankommt. Er hat gutes Geld unter den Nazis verdient und kommt auch in die USA mit dem Angebot vermittelt, ich meine durch Gropius oder Mies van der Rohe, das muss ich jetzt selber nochmal nachgucken, die erst eine Ausstellung am Museum of Modern Art zu machen, übers Bauhaus. Interessant ist, weil wird gesagt, diese Bauhausausstellung, da wird über das Bauhaus 1919 bis 1928 gesprochen. Also die Phase des Kommunisten Hannes Meyer wird einfach ausgespart. Und er macht dann auch gleichzeitig mit Kriegseintritt der USA 42 Ausstellungen für das Museum of Modern Art wie Road to Victory or Airway to Peace. Es ist eigentlich, ohne das jetzt moralisch zu meinen, was uns da interessiert, ist diese Verschränkung zwischen dem, was ich an den modernistischen Elementen des Bauhaus beschrieben habe, und dass es offensichtlich interessant gewesen ist, auch für die Nazis, sich diese Moderne als ein Gewand auch mit anzueignen. Und man spürt dann, wie diese Moderne, wenn sie rein formal gelesen wird, für die Gewerkschaften funktioniert, für die Nazis funktioniert und für den Kalten Krieg funktioniert hat. Obwohl der Nationalsozialismus durchaus Aspekte der Moderne und des Bauhauses zu gebrauchen wusste, werden die Protagonisten des Bauhauses unter den Nazis als entartete Kunst verfolgt. Der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg haben die Protagonisten des Bauhauses auf der Welt verstreut. Es ist ein Einschnitt, der eine Kontinuität dieses Experiments verunmöglicht hat. Auch wenn nach 1945 versucht wurde, an dieses Experiment wieder anzuknüpfen. Es ist so ein komisches Ding, dass es immer hieß 50 Jahre Bauhaus. Als wenn diese Schule hat 14 Jahre existiert, dann ist sie geschlossen worden. Und es schien so, als wenn eine bestimmte Form der nahtlosen Übergangs in diese westliche Moderne damit auch behauptet werden soll. Und die Protagonisten des Bauhaus, Albers war in Black Mountain aktiv, die haben sich dann auch so ein bisschen in Anführungszeichen ideologisch getrennt, also gab es schwere Diskussionen, und die anderen sind ja nach Chicago gegangen und haben dort unmittelbar, die hatten einen guten Ruf, unmittelbar auch Einfluss gehabt und Positionen gehabt in den USA, um ihre Modelle, die sie am Bauhaus entwickelt haben, dort auch in die Lehre zu übertragen. Eine wichtige Figur ist, der es auch früher gegangen ist, natürlich dort auch Laszlo Molyneux gewesen. Und tatsächlich mit dieser doppelten Figur, also verboten, auch verfolgt, also auch Herbert Bayer war dann in diesen Ausstellungen der entarteten Kunst etc. von den Nazis eingesetzt worden als ein Negativbild dieser Moderne, und diesen gleichzeitigen Moment, dass die unmittelbar sich etablieren konnten in den USA, kamen sie auch nach 1945 nicht als das Bauhaus, aber als die historischen Figuren des Bauhaus wieder zurück, um eine beratende Rolle, aber auch mit Projekten wie der IBA Berlin und die Hansa-Blöcke etc., später dann der Gropiusstadt, spielten sie eine Rolle beim Wiederaufbau im Stil der modernen, der funktionalistischen Moderne, der funktionellen Stadt in Deutschland, aber nicht mehr als diese homogene Gruppe der Bauhäusler, die war sehr weit verstreut und aufgeteilt. Und wenn man weiß, dass das einer, der nicht ausgewandert ist, also der Ernst Neufert, der die große Bauordnungslehre, die heute noch alle Architekten lernen müssen, geschrieben hat, der mit Albert Speer eng verbunden die gesamte Waffenindustrie, Architektur im Dritten Reich mit betreut hat, das war der erste Professor in Westdeutschland für Wiederaufbau, der unmittelbar wieder eingestellt worden ist. Also deren Geschichte mehr oder minder neutralisiert wurde, um ihn dann einzusetzen im Sinne des Konzepts der funktionalen Stadt, den Wiederaufbau auch zu betreiben. Also es gab starke Verlinkungen zwischen den USA und Westdeutschland und den Strukturen des Wiederaufbaus. Also es gibt tatsächlich dort nicht einen einfachen Bruch, aber das Bauhaus selber hatte sich komplett aufgelöst in die unterschiedlichen modernen Ausbildungsstätten und auch in den sich inzwischen durchgesetzten internationalen Stil für urbane Entwicklung. Einer der Vertreter, dem es gelingt, nach 1945 in Deutschland wieder an das Bauhaus anzuknüpfen, ist der Schweizer Architekt und Künstler Max Bill. Ich hatte einen Auftrag von der amerikanischen Besatzungsmacht in Deutschland, eine Art Studie zu machen über die Zustände an Hochschulen, Architekturabteilungen und Kunsthochschulen, und habe auch geschrieben, dass in Ulm eine Volkshochschule sei, die man unterstützen könne. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Ulm zu drei Vierteln zerstört. Anfänglich wollten die Alliierten Deutschland in einen Agrarstaat verwandeln. Doch der Kalte Krieg zwang zum Umdenken. Max Bill bekam den Auftrag, eine neue Hochschule zu bauen. Finanziert wurde sie von den Amerikanern. Der amerikanische Hochkommissar McCloy überreichte im Ulmer Rathaus Inge Scholl, der Leiterin der Ulmer Volkshochschule, einen Scheck über 1 Million D-Mark für die Errichtung einer Hochschule für Gestaltung innerhalb der Geschwister-Scholl-Stiftung. Inge Scholl, Überlebende der im Dritten Reich ermordeten Geschwister Scholl, dankte im Namen der Geschwister für diese großzügige Spende. Für diese Schule habe ich dann ein neues Programm gemacht, weil ja eigentlich nie ein wirkliches Programm bestanden hatte, außer so ein bisschen wolkigen Darstellungen, was man tun könnte für die Reerziehung des deutschen Volkes. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir eine Schule und versuchen, diese Schule so zu machen, wie wenn das Bauhaus sich weiterentwickelt hätte während dieser ganzen Nazi-Zeit. In Ulm wurde die Hochschule für Gestaltung eröffnet. Sie soll die Tradition des Dessauer Bauhauses fortführen, das 1933 geschlossen worden war. Der Gründer des ehemaligen Bauhauses, Professor Walter Gropius, ist zur Einweihung erschienen. Rechts der Schweizer Architekt Max Bill, Erbauer und Direktor der neuen Hochschule. Vor 500 Zuschauern hielt Professor Walter Gropius die Festrede. Es ist fast 30 Jahre her, dass ich mich in einer ähnlichen Lage befand wie heute Professor Max Bill an der Eröffnung des selbstentworfenen Bauhausgebäudes in Dessau. Das war im Jahre 1926. Experiment braucht absolute Freiheit und Stützung durch weitsichtige Behörden und Private. Gebt der Hochschule für Gestaltung Zeit, sich zu entwickeln. Sie brauchen Jahre dafür. Die ursprünglichen Ziele hängen sehr stark zusammen, dass das eine Nachkriegszeit war, in der viele Dinge gefehlt haben. Und wir wollten eigentlich junge, kreative Leute zusammenführen, die hier neue Experimente machen für die generelle Gestaltung der Umwelt. Also kleine Objekte, große Objekte bis zum Stadtbild. Die Widersprüche innerhalb des Bauhauses, Rationalismus und Anspruch einer sozialen Umwelt, Intuition und technischer Funktionalismus, Freiheit der Kunst und eine Annäherung an bestehende Industrieunternehmen, diese Widersprüche spielen dann auch innerhalb der Ulmer Hochschule für Gestaltung eine Rolle. Widersprüche, die dann zum Konflikt in Ulm führen. Auch da zeigt sich so eine Zeitgeistdiskussion. Die haben ja am Anfang immer gesagt, es ist nicht eine einfache Nachfolge des Bauhaus, sondern wir stellen uns im Grunde genommen unmittelbar in diesen Neubeginn der Demokratie in Westdeutschland auch mit ein und begleiten die Demokratie durch die gute Form. Das war so ein bisschen der Satz, obwohl privat Max Bill eine ziemlich klar politische Figur war, folgte er aber auch bei der Gründung der Hochschule für Gestaltung in Ulm, deren Gebäude er ja auch entworfen hat, folgte er diesem Diktum von Walter Gropius, der auch bei der Gründungsphase im Hintergrund aktiv war, dass gute Form eine gute Gesellschaft erzeugt, die dann eine gute Form der Demokratie auch abbildet. Es gab ja noch zwei andere Gründungsmitglieder, die Sophie Scholl, später Sophie Eichner-Scholl und den Otto Eichner. Das ist ganz interessant, wir haben lange diskutiert, ob die nicht am Anfang neben der Gestaltung unmittelbar ein politisches Department haben. Also nicht nur sagen, wir machen das mit der guten Form, sondern wir reflektieren auch immer durch Politikwissenschaft unser eigenes gestalterisches Handeln. Und damit war so eine Grundkonfliktkonstellation auch in Ulm mit angelegt. Und es gab einen ersten Ansatz. Sie hatten immer versprochen, dass die Schule sich im Grunde genommen ein Stück weit selbst finanziert, indem sie, und das war meiner Meinung nach ein innerer Widerspruch, unmittelbar mit Bezug auf die Industrie Produkte entwickeln, die von der Schule unmittelbar in die industrielle Produktion hineingehen konnte. Das waren alles so innere Verwerfungen, die es in der Schule gab und die dann letztendlich dazu geführt haben, dass Max Bill sich als Rektor dann auch 56 zurückgezogen hat. Der einzige Faktor, dass diese freundschaftliche Atmosphäre beeinträchtigt hat, das war, dass nach einiger Zeit schon klar wurde, dass es da zwei Gruppen gab. Die eine Gruppe, die man an die Bill-Anhänger nennen kann, das waren die Menschen, die auch intuitiv arbeiteten, und die anderen haben gesagt, in dieser Zeit muss man wissenschaftlich arbeiten. Es gab dann ja mit der Zeit in Ulm eine Gegenbewegung gegen das, alles, was Bauhaus war, was Grundlehre war und so weiter. Die Grundlehre wurde aufgesplittert in Fachlehren, Fachgrundlehren und so weiter. Es war eigentlich diese universelle Grundlehre, die im Bauhaus wichtig war, dass die Gruppen zusammenkommen, die Interessen zusammenkommen und erst nachher sich auflösen in Fachgebiete. Das war nicht mehr gewünscht. Die Konflikte zwischen Bill-Anhängern und Gegnern nahmen zu. Gleichzeitig diktierte das aufkommende Wirtschaftswunder neue Produktionsbedingungen. Die Zeit des Mangels war vorbei. Die Vermarktung konzentrierte sich nicht mehr nur auf die Inhalte, sondern immer mehr auf die Verpackung. Max Bill und seine auf die Inhalte bezogenen Bauhausideale gerieten unter Druck. Dieser Stiftungsrat, das waren alles Juristen. Und die haben mich einmal eine Nacht lang einfach gequält, dass ich jetzt den Jungen endlich einmal diesen Laden überlassen soll. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn die Sache so steht, dann raus. Rund 12 Jahre sind seit ihrer offiziellen Eröffnung 1955 vergangen. Jetzt sind die Schwierigkeiten größer denn je. Geliebt wurde sie noch nie. Denn Studenten und Dozenten passen nicht in das bürgerliche Wunschbild von braven Hochschulangehörigen. Sie gelten als zu avantgardistisch. Und dazu stehen sie politisch eher links. 5. Dezember 1968. Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans Filbinger, der in der Zeit des Nationalsozialismus Richter war, beendet offiziell die Existenz der Ulmer Hochschule für Gestaltung mit dem Satz: Wir wollen etwas Neues machen. Darum bedarf es der Liquidation des Alten. Auch wenn die Hochschule für Gestaltung in Ulm schon vorher an ihren eigenen Widersprüchen gelitten hatte und auch wenn die Geschwister-Scholl-Stiftung zu diesem Zeitpunkt bereits verschuldet war, es ist die CDU unter dem Ex-Nazi Filbinger, die die Hochschule letztlich liquidiert. Wieder endet ein Bauhausexperiment, dieses Mal im Jahr 1968, durch Maßnahmen von rechts. Unterdessen hatten sich schon in den 50er Jahren neue linke Bewegungen gebildet, aus denen heraus eine Kritik des funktionalen Wohnens formuliert wurde. In diese Kritik ist auch das Bauhaus mit inbegriffen, dessen Ideen in das neue Bauen eingegangen waren. Voraussetzung für diese Gemengelage war eine Neuetablierung des funktionellen Bauens nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser hatte in ganz Europa zerstörte Städte hinterlassen. Städte, die neu aufgebaut werden mussten. Neben den Ideen des Bauhauses waren es nun vor allem die Konzepte Le Corbusiers, die nun aufgegriffen wurden. Konzepte des Wohnens und Lebens, die von einer neuen Generation als unwirtlich empfunden wurden. Die Konzeption dieser sogenannten funktionellen Stadt haben wir in der Hauptsache Le Corbusier zu verdanken, dessen Entwurf für eine Stadt zum Vorbild moderner Stadtplanung wurde. Dieser neue Stadttyp, der sich unter dem Einfluss der Industrialisierung rasch ausbreitete, dieser neue Stadttyp, der unterscheidete sich in mancher Hinsicht wesentlich von den traditionellen Städten. Die Wohnhäuser liegen nicht mehr parallel zur Fortbewegung an den Straßen und diese führen nicht mehr in die Zentren der Begegnung, zu den Plätzen und Märkten. An die Stelle dieser Struktur tritt ein System von Schnellwegen, zwischen denen hohe Wohnblöcke wie Inseln liegen, Inseln, die zu Fuß schwer erreichbar und miteinander nicht verbunden sind. Als Husmann die dicht bevölkerten Arbeiterviertel von Paris mit breiten Straßen durchschneiden ließ, um im Falle von Aufständen den raschen Truppenanmarsch zu garantieren, da ging er weniger drastisch vor als die heutigen Städtebauer in ihrer Anbetung des Schnellverkehrs. Entlang der von Husmann entworfenen Chausseen, da gibt es breite Gehsteige. Gehsteige, auf denen Kaffeeterrassen, Marktzelte und Handwerkerbuden reichlich Platz finden konnten. Wer heute in einem modernen Wohnviertel das Haus verlässt, der findet nur noch den Zebrastreifen, mit der gesetzlichen Auflage, ihn zu benutzen. Der Mensch, der sich auf zwei Beinen fortbewegt, der wird geduldet, solange er diejenigen nicht behindert, die auf vier Rädern daherkommen. Die letzten historischen Stadtkerne werden eingeebnet, um Verkehrswegen und Parkplätzen Platz zu machen. Die Kommunikation zwischen den Menschen wird erschwert. An ihrer Stelle tritt die von oben kontrollierte Kommunikation durch die Publizitätsmedien. Die Passivität, der Verzicht auf Initiativen, wird von der Obrigkeit als Pflicht des loyalen Staatsbürgers angepriesen. Die Kultur bekommt ihre Eckchen im Museum. Wenn jemand meint, dass diese Tatsachen als Äußerungen eines neuen Zeitalters angesehen werden müssten, als unvermeidliche Wehen einer neuen Kultur, eine neue Art zu leben, dann will ich ihn schnell eines Besseren belehren. Ich brauche ihn nur an die unsägliche Langeweile zu erinnern, an die triste Leere, die diese neuen Städte und Stadtteile an freien Tagen auszeichnet. Tagen, an denen nicht gearbeitet wird. Er wird dann begreifen, dass die funktionelle Stadt eine Stadt für Arbeiter ist und dass sie niemals imstande sein wird, den Menschen des arbeitsfreien Zeitalters irgendeinen Spielraum zu gewähren. Alles in der funktionellen Stadt ist auf Effizienz angelegt. Schneller Transport von und zur Arbeit, Konzentration der Arbeiter im Arbeiterviertel, Platz für die Industrie, für Materiallagerungen, für Zubringverkehr, für Abtransporte. Nirgends wird jenen Bedürfnissen Rechnung getragen, deren Vordringlichkeit gerade zunimmt, je mehr die Arbeitszeit schrumpft. Die Antwort von Stadtplanern und Behörden auf die Frage nach angemessener Erholung besteht im besten Fall in der Anlage einiger Parks und ähnlicher Plätze inmitten eines Meeres von Wohnvierteln. Kann man sich aber vorstellen, dass die Bewohner dieser Stadtteile in ihrer Gesamtheit ihrer freien Zeit dort ihre Zeit verbringen möchten? Die funktionelle Stadt ist ein trübseliges Arbeitslager, ein Ort, dem man entflieht. Aber wohin kann man noch fliehen? Mit diesen Worten beschreibt der Kunsthistoriker Roberto Ort die Situation, in der sich dann eine Gruppierung bilden sollte, die in den 50er Jahren Ideen des Bauhauses wieder aufgriff. Sie nennen sich erst Lettristen, dann Lettristische Internationale, zuletzt Situationistische Internationale. Es sind radikale Künstler, radikale Theoretiker, vor allem aber verlorene Kinder, ein versprengter Haufen. Verbunden mit einem Anspruch auf Erneuerung versuchen sie sich in den zerstörten Hauptstädten Europas zu orientieren. Sie schweifen in den Straßen dieser Städte umher, sind fasziniert von der psychologischen Wirkung der Stadt. Aus dieser Faszination heraus entwickeln sie eine Kritik des Urbanismus. Der Urbanismus, so sagen sie, organisiert einen herrschaftlich strukturierten Raum. Dieser Raum etabliert ein System der Trennungen, der Entfremdungen, in dem der Mensch den Anforderungen des Kapitalismus unterworfen ist. Sie erkennen die moderne Stadt als funktional, funktional im Sinne der modernen Warengesellschaft. Das kritische Programm der Situationisten wird 1968 im Zuge des französischen Generalstreiks und in ähnlichen Kämpfen in anderen Ländern aufgegriffen. 1968 als Chiffre, dies impliziert auch eine Kritik des Bauhauses. 1968 Das ist auch das Jahr, in dem in Stuttgart eine Ausstellung über 50 Jahre Bauhaus eröffnet wird. Eine Ausstellung gestaltet von Herbert Beyer. Also wenn man die politische Bewegung 68 nimmt, dann hatte die was eigentlich eine Kritik der dieser Vorstellung der rationalistischen, funktionalistischen Stadt. Wenn man diese 50 Jahre Bauhaus-Ausstellung, die hier im Kunstverein im 68 eröffnet worden ist, nimmt, die schlichtweg und einfach sehr positivistisch das Bauhaus zusammengefasst hat, entlang seiner unterschiedlichen Werkstätten etc. Und dann sieht, die ist ja durch 8 Städte weltweit getourt und hatte 900.000 Besucher. Dann gab es wohl einmal die politische Bewegung 68, die sich deutlich abgegrenzt hat gegen diese Konzepte des Rationalismus und Funktionalismus. Und aber eben eine Bewertung eher aus der Kunstgeschichte oder der Architekturgeschichte heraus, so dass diese 900.000 dort auch hingelaufen sind. Ich glaube, 68 war wesentlich dadurch geprägt, dass zumindest in Deutschland die Braunbücher aus der DDR lagen schon vor und haben gezeigt, wie lange die Geschichte des Faschismus in Deutschland durch Personen in den unterschiedlichen Institutionen der Bundesrepublik aus dem Faschismus weiter aktiv waren. Das war die Frage tatsächlich an die Elterngeneration. Das ging ja hier 67, dann 68 los, zu sagen, was habt ihr eigentlich in dieser Zeit gemacht? Und das andere war mit Sicherheit, warum sind wir unmittelbar wieder eingestiegen in Produktionsverhältnisse des Funktionalismus, die sich in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen zuspitzen? Und was meint dieser industriell-militärische Komplex, der auch immer mehr eingreift in das, wie unsere Städte gebaut werden, wie Lebenszusammenhänge, Kleinsiedlungen zerstört werden, wie das angepasst wird an diese großen Blockbebauungen. Das war zum Beispiel im Ruhrgebiet eine Riesendiskussion. Was sind diese Banlieues in Paris? Und da gab es eine massive Kritik, die sich in 68 zuspitzte, die allerdings schon ansetzte in den 50er Jahren und sich dann sukzessive langsam aufgebaut hat bis zu diesen großen Konflikten, die dann ausbrachen. Wenn man genau guckt, in Paris waren eben auch solche Figuren wie die Situationisten, insbesondere Guy Debord, aktiv, der dieses wichtige Buch schon vorher verfasst hatte, eben die Gesellschaft des Spektakels, in der auch immer eine Kritik mit drin lag, des Durchdringens unserer Lebenswirklichkeit durch diesen industriell geprägten Funktionalismus. Das heißt, 68 war beides eine Wiederentdeckung des Bauhaus als historische Schule und die Einbindung massiv des Bauhaus in diese Art und Weise der Geschichtsschreibung, und gleichzeitig kam eine massive Kritik am Bauhaus auf. Die Situationisten hatten eine Kritik des funktionalistischen Bauens formuliert. In der Geschichte dieser Bewegung gibt es allerdings auch einen positiven Bezug auf das Bauhaus. Eine der Vorgängergruppen der Situationistischen Internationale hatte sich genannt Internationale Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus, gegründet unter anderem von Asghar Yorn 1956 in Alba. Aufgegriffen wurde hier vor allem der Bauhausgedanke, dass sich alle Kunstdisziplinen vereinen müssten, um als Mittel einer sozialen Gestaltung der Umwelt zu dienen. Gestaltung der Umwelt, dies konnte aber nur im Zuge einer grundlegenden Revolutionierung der Lebensverhältnisse gedacht werden. Asghar Yorn bezieht sich auf das alte Bauhaus, lehnt jedoch dessen Funktionalismus strikt ab. Er konzipiert ein verspieltes, ornamentales, folkloristisches Bauhaus, in dem das Nutzlose einen Platz hat, so paradox das klingen mag. Als Asghar Yorn von der Gründung der Hochschule für Gestaltung in Ulm erfährt, nimmt er Kontakt zu Max Bill auf und sucht nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Diese Möglichkeiten zerschlagen sich jedoch bald, nicht zuletzt deshalb, weil der revolutionäre Anspruch des Bauhaus-Imaginist sich nicht mit der Etablierung einer Hochschule verträgt. Im Jahr 1957 formuliert Asghar Yorn auf dem Internationalen Kongress für Industrielles Design in Mailand eine offene Kritik an Max Bill. Er wirft ihm vor, dass in seiner Spielart das Bauhaus Ästhetik und Ausdruck der Funktion untergeordnet seien. Im Funktionalismus sei die Ausbildung einer freien Persönlichkeit der Standardisierung geopfert. So sehr Asghar Yorns Kritik auf das Bauhaus überhaupt zutrifft, so wenig spezifisch trifft diese Kritik tatsächlich Max Bill. Hatte der doch gerade in Ulm gegenüber seinen Kontrahenten die künstlerische Gestaltung gegenüber einem reinen Technizismus verteidigt. Seltsamer Dreh der Geschichte, die späteren Entwürfe zu einer situationistischen Stadt, auf Stelzen über der Erde ragend, bewohnt vom spielenden Menschen, der das neue Babylon ständig verändert. Diese situationistischen Stadtentwürfe glichen in ihrer Form doch ein wenig der Gestalt der Hochschule für Gestaltung auf dem Kuhberg in Ulm. Wie man es drehen will, einen revolutionären Anspruch wie die Situationisten hatte Max Bill sicherlich nicht. Und doch stehen Asghar Yorn und die Situationisten für einen Seitenstrang des Bauhauserbes nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Diskussionen, die Ende der 50er Jahre und um 1968 herum auch von links um das Bauhaus geführt worden sind, liegen seither brach. Sie warten darauf, wieder aufgegriffen zu werden, sicherlich nicht zuletzt im Zusammenhang damit, dass die Städte heute zu begehrten Investitionsobjekten überschüssigen Kapitals geworden sind und sich daher immer unwirtlicher gestalten. Das Bauhaus ist unterdessen in die Gestalt dieser Städte eingegangen. Also von den Ideen des Bauhaus ist eine gebaute Umwelt geblieben. Also da müssen wir nur rausgehen auf die Straße und meinetwegen durch irgendeine x-beliebige Fußgängerzone gehen. Also wir müssen ja nicht nur immer an die Ikonen herangehen. Es ist tatsächlich, dieser internationale Stil ist aufgekommen, ist teilweise realisiert und gebaut worden und prägt bis heute unsere Städte. Bis heute ist die ganze Auseinandersetzung oft auch im Design und in der Neugestaltung geprägt durch diese Elemente der Fragestellung, gehen wir zur reinen Form zurück oder erlauben wir uns barocke Schnörkel etc. etc. Es ist eingeprägt in die Lehre des Bauhaus. Also die gesamte Ausbildung an den Architekturfakultäten wird immer auf das Gelingen und das Wunderschöne, und das muss man auch sagen, wenn man einmal in dem Pavillon von Mies van der Rohe in Barcelona war, den er zur Weltausstellung 29 gebaut hat, erkennt so etwas wie formalistisch streng gemachte schöne Harmonie und Intelligenz im Umgang mit Oberflächen und Materialien. Alles das hat bis heute seine Gültigkeit und auch seine Wirkungsmacht. Das andere ist natürlich, dass, und das ist praktisch der Zwiespalt, dass das Bauhaus immer noch Referenzpunkt dieser Kritik an diesem Konzept der Moderne ist. Und natürlich auch durch die Erkenntnisse der Zeit nach 68, durch die Erkenntnisse der Zeit, dass diese Vorstellung kapitalistischer Produktions- und Wachstumsverhältnisse, die ja stark auch mit den formalen Sprachen und den Ideen des Funktionalismus in einer bestimmten Form verbunden sind, dass die als eine zukünftige Erzählung für eine kommende andere Moderne eigentlich in der Form nicht weiter fortgesetzt werden können. Eine Diskussion um die Städte ist heute nötiger als je zuvor. Wir befinden uns zum ersten Mal in einer historischen Situation, in der mehr Menschen in den Städten leben als auf dem Land. Der städtische Raum birgt ein ganzes Arsenal sozialer Konflikte, die sich in nächster Zeit noch verschärfen werden. Das Bauhaus hat für diese Konflikte keine unmittelbare Lösung parat. Es lässt sich nicht unmittelbar auf die Gegenwart übertragen, es ist in sich zu widersprüchlich. Vielleicht gibt es einen Aspekt, der eine Anregung für Gesellschaftskritik und utopisches Denken sein kann. Die Vorkurse des Bauhauses. Ließe sich dieser Gedanke nicht verallgemeinern? Könnte eine verallgemeinerte polytechnische Grundbildung, in der alle die Fähigkeiten des handwerklichen und industriellen Produzierens erlernen, in der fächerübergreifend gedacht wird und in der Ingenieurswissen angeeignet wird, könnte eine solche Grundbildung nicht Ansatzpunkt für eine mögliche Gesellschaft sein, in der der Einzelne nicht ein Anhängsel des Produktionsprozesses ist, sondern die Produktion beherrscht, über sie mitbestimmen kann? Ein einfacher Gedanke, formuliert in einem komplizierten Schachtelsatz, für heute vielleicht genug. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Darin zu hören O-Töne aus einem Interview mit Hans Christ, Direktor des Württembergischen Kunstvereins, aus einem Interview, das Andrea Reichert für Radio Korax geführt hat. Der Württembergische Kunstverein Stuttgart zeigt zurzeit eine Ausstellung mit dem Titel 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968. Zu hören waren außerdem kurze Auszüge aus dem Film Das absolute Augenmaß über Max Bill von Erich Schmidt. Musikalisch haben uns begleitet Bela Bartok und Les Syndicats Elektronik. Roberto Ort wurde gesprochen von Alexander Körner. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.